Pater Oliver kennt sich aus in Duisburg-Marxloh. Seit gut einem Jahr organisiert er an der katholischen Kirche eine ehrenamtliche Sprechstunde für nicht krankenversicherte Menschen. Viele davon sind völlig verarmte EU-Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien. Der Pater war einer von rund 60 Anwohnern, die mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Duisburg-Marxloh zusammenkamen. Es gibt auf der bilateralen Ebene eine Vereinbarung. Diese Länder kommen mit zur EU, das ist alles in Ordnung. Aber das gibt für uns hier Probleme und die müssen flankiert werden. Und da brauchen wir Hilfe. Und wir alle hier, die hier sitzen, denke ich, sind guten Willens und sind bereit mitzuarbeiten. Aber wir brauchen Unterstützung. Einige Minuten antwortete Merkel, ohne wirklich etwas zu sagen. Wir haben das Problem, wir können ja nicht, wir müssen überlegen. Dann konterte die Kanzlerin mit einer Gegenfrage. So, und jetzt würde ich Sie gerne noch mal fragen, was würden Sie dann an meiner Stelle machen? Doch Pater Oliver ließ sich nicht beirren. Merkel musste antworten. An Ihrer Stelle würde ich, glaube ich, erstens in der Notsituation helfen, aber auch durchaus mal darüber reden, was zu Hause schiefläuft. Und dann würde ich der Bundeskanzlerin einen Brief schreiben und sagen, kümmert euch, dass in Rumänien und Bulgarien manche Sachen auf die Reihe kommen ordentlich. Ja, den kriegen Sie. Merkel im Problemviertel. Viele Bürger in Duisburg-Marxloh kritisierten im Vorfeld diesen medialen Stempel. Marxloh sei ihre Heimat und keine No-Go-Area. Dennoch, die Gewalt im Viertel und die zunehmende Abschottung verschiedener Kulturen ist ein Problem. Eine engagierte Bürgerin beschrieb das eindringlich. Ich habe das Gefühl hier, dass immer mehr Menschen hassen. Und das macht mir Angst, Frau Merkel, weil ich bin keine Politikerin. Aber Sie haben ein weiteres Horizont. Sie haben die ganze Welt gesehen. Sie wissen, was Hass aus Menschen machen kann. Und ein Mensch ist in der Lage, schlimmer als das wildeste Tier zu sein. Wenn ein Mensch hasst, wenn sehr viele Emotionen da sind. Und das ist das, wovor ich Angst habe. Merkel hörte zu, wirkte konzentriert und manchmal ratlos. Zu der Sorge um größer werdenden Hass auf den Straßen gab es nur ein paar Worte. Später, als ein Feuerwehrmann über Angriffe auf seine Kollegen berichtete, wurde sie deutlicher. Toleranz ist nicht zu verwechseln mit Regellosigkeit. Weshalb man zu uns kommt, dürfen wir uns ja nicht kaputt machen. Eigentlich müssten Sie sofort melden, dann müsste es sofort einen Sozialarbeiter geben, der sonst nichts zu tun hat, den gibt es aber nicht und der sich ganz intensiv mit solchen Strukturen befasst. Ansonsten nicht viel Neues. Nicht alle könnten nach Deutschland kommen, sagte Merkel zur Zuwanderung. Die Verteilung von Flüchtlingen müsse außerdem europaweit fairer geregelt werden. Eine junge Frau, die in Duisburg-Marxloh ein Patenprojekt für bedürftige Kinder auf die Beine gestellt hat, wollte es konkreter von der Kanzlerin. Ich hoffe, dass jetzt der Fingerzeig auf das, was nicht gut ist, auch dazu führen kann, dass es jetzt angepackt wird und wir nicht alleine gelassen werden mit unseren Problemen. Also schicken Sie uns die Leute hier hin. Immerhin, Bundeskanzlerin Merkel bot der jungen Frau an, eine Beratungsrunde verschiedener Ministerien und staatlichen Stellen zu organisieren.